Erster, es ist wahr, wenn jemand ein Leiter sein will, dann will er eine gute Aufgabe. Zweiter, ein Leiter muss gut sein. Er darf nichts Schlechtes tun. Er soll nur mit einer Frau verheiratet sein. Er soll ruhig und bescheiden sein. Er soll freundlich sein und andere gerne unterrichten. Dritter, er soll nicht zu viel Wein trinken. Er soll nicht streiten oder schlagen. Er soll freundlich sein und nicht gierig nach Geld. Vierter, er soll seine Familie gut führen. Seine Kinder sollen gehorchen und ihn respektieren. Fünfter, wenn ein Mann seine eigene Familie nicht führen kann, wie kann er dann die Gemeinde Gottes führen? Sechster, ein neuer Christ soll nicht gleich Leiter werden. Sonst wird er vielleicht stolz und tut etwas Schlechtes, wie der Teufel. Siebter, die Leute, die nicht zur Gemeinde gehören, müssen auch gut über ihn denken. Sonst wird er beschämt und der Teufel fängt ihn. Achter, auch die Helfer sollen gut sein. Sie sollen ehrlich sein und nicht lügen. Sie sollen nicht zu viel Wein trinken und nicht betrügen. Neunter, sie sollen an Jesus glauben und ein reines Gewissen haben. Zehnter, man soll sie zuerst prüfen. Wenn sie gut sind, dann können sie helfen. Elfter, auch die Frauen sollen gut sein. Sie sollen nicht schlecht über andere reden. Sie sollen ruhig und ehrlich sein. Zwölfter, die Helfer sollen nur mit einer Frau verheiratet sein. Sie sollen ihre Kinder und ihre Familie gut führen. Dreizehnter, wer gut hilft, wird geehrt. Er wird mutiger im Glauben an Jesus. Vierzehnter, ich schreibe dir das, weil ich hoffe, bald zu dir zu kommen. Fünfzehnter, aber wenn ich nicht bald komme, dann sollst du wissen, wie man sich in der Gemeinde Gottes verhält. Die Gemeinde ist wie ein Haus für Gott. Sie ist stark und zeigt die Wahrheit. Sechzehnter, es ist ein großes Geheimnis, wie Gott uns rettet, Jesus ist als Mensch gekommen. Der Heilige Geist hat gezeigt, dass er gut ist. Die Engel haben ihn gesehen. Die Menschen auf der Welt haben von ihm gehört und an ihn geglaubt. Dann ist er in den Himmel aufgefahren.